Jüngst veröffentlichte das Präsidium der obersten Volksversammlung der TVRK zum Tag der Sonne den Erlass Nummer 1619 über die Verleihung des Kim Il-sung-Ordens an das Kim Il-sung-Stadion, das Historische Museum Wuhyang-san und das UNA-Bekleidungswerk Tonghung-san, die zur Demonstration des internationalen Ansehens des Landes, zum Aufbau eines starken sozialistischen zivilisierten Staates und zur Verbesserung des Volkslebens beigetragen haben.